WDR 5. Das Hörspiel am Dienstag. Dichter beschimpfen Dichter. Ein Hörspiel von Max Gold, Pedro Lenz und Jörg Drews. Die Regie hat Fritz Zaug. Meine Damen und Herren, dies ist keine Talkshow. Was wir Ihnen zu bieten haben, ist nichts anderes als Worte, Worte, Worte. Wir werden über Bücher sprechen und über Schriftsteller. Also nichts anderes als Literatur. Es gibt zwei Arten von Schriftstellern. Schweine ohne Talent und Schweine mit Talent. Günter Grass hat mir sehr höflich den Bob versprochen, aber er hat ihn dann nie geschickt. Also brauchte ich ihn auch nicht zu lesen. Der Grass ist mir einfach zu wenig intelligent, um so dicke Bücher zu schreiben. Wie kann es einem solchen Menschen passieren, ein Buch von 782 Seiten zu schreiben? Warum? Wie ist es möglich, dass er nichts erzählen kann? Keine Episode, keine Geschichte, nichts. Ein Schriftsteller ist jemand, dessen Intelligenz nicht groß genug ist, um mit dem Schreiben aufhören zu können. Günter Grass. Sie müssen sich damit abfinden, dass nicht alle Ihrer Ansicht sind. Nein, er ist kein bedeutender Autor. Also, wir wären soweit. Okay, ihr könnt. Eine junge Dame sitzt mir heute gegenüber. Eine, könnte man sagen, nicht ganz gewöhnliche junge Dame, die einen ebenfalls ziemlich ungewöhnlichen Schritt unternommen hat. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben beim Institut für Deutsche Sprache beantragt, dass ein Satz, den Sie sich ausgedacht haben, als Sprichwort anerkannt wird. Oder wenigstens als Redewendung. Aber Sprichwort ist natürlich mehr als Redewendung. Wollen Sie uns Ihren Satz vielleicht einmal sagen? Ja. Bricht der Zweig, auf dem er sitzt, vergisst der Vogel, dass er fliegen kann. Klanglich ist das erst einmal ganz einleuchtend, aber stimmt das denn? Rein sachlich. Oder mal ganz anders gefragt, wie sind Sie denn darauf gestoßen? Beim Spazierengehen. Also da sieht man doch öfter mal einen Vogel, der auf so einem Zweig sitzt. Und da dachte ich, so ein Zweig könnte ja durchaus einmal ganz unvermutet abbrechen, weil er von Käferlarven oder ähnlichem mürbe geworden ist. Und ich glaube nämlich, sage ich jetzt einfach mal so, dass einem Vogel in so einer völlig unerwarteten Überrumpelungssituation nicht sofort automatisch einfällt, dass er zu den flugfähigen Wesen zählt. Ich glaube, der schnallt das nicht schnell genug, knallt vom Baum und bricht sich alles, was er so hat, also Knochen und so. Ja. Haben Sie denn eine solche Begebenheit schon einmal beobachtet, wo sich ein Vogel infolge plötzlichen Zweigschadens seine Knochen und so bricht? Beobachtet noch nicht direkt. Ich hätte auch gar nicht die Zeit dafür. Man müsste ja vermutlich Stunden oder Tage vor einem Baum ausharren, bis da tatsächlich mal was in der Richtung passiert. Ach, verstehe. Sie haben das also noch gar nicht persönlich beobachtet. Aber wie, entschuldigen Sie jetzt mal die direkte Frage, wie wollen Sie dann aber bitteschön durchsetzen, dass man Ihren Spruch redensartig, also in übertragenem Sinne, anwendet? Das heißt also in Situationen, wo zum Beispiel einem Politiker, dem infolge eines Skandals seine Gefolgschaft wegbricht, nicht mehr rechtzeitig einfällt, dass er ja zuvor alle bestochen hat, dass er also an den Hebeln sitzt und deswegen ganz in Ihrem Sinne wie so ein überrumpelter Spatz vom Baum, also in seinem Falle von seiner Position, herunterfällt. Nee, das habe ich gar nicht gemeint. Also, was sollen denn Politiker damit zu tun haben? So ein Vogel hat doch keine Hebel in der Hand. Außerdem habe ich keinen Spatz gemeint, sondern Vögel allgemein. Auch Stelzvögel. Stelzvögel? Wieso denn jetzt Stelzvögel? Sehe ich so aus, als ob ich mich hier für Stelzvögel stark mache? Das wollen wir hier lieber nicht vertiefen. Immer wurde ich beschimpft als Schulmeister. Natürlich bin ich ein Schulmeister. Ich will ja Leuten was beibringen. Nicht den Autoren. Das Hopfen und Malz verloren. Ich will den Lesern. Natürlich, den will ich beibringen, was meiner Ansicht nach gute oder schlechte Literatur ist. Und Herr Goethe, was für ein Mensch. Welcher Hochmut, welche Hoffart. Jetzt lässt er seine Handzeichnungen, wie sie jeder aus seiner Jugend aufzuweisen hat, als Kupferstiche erscheinen. Der verkauft noch seine Windeln, spannenweise. Pfui. Ludwig Börne. Schriftsteller sind nicht unbedingt sympathische Menschen. Goethe, der Großmeister der Plattitüde. James Joyce. Mir scheint es zuweilen, als ob das Gebiet der eigentlichen Poesie da beginnt, wo Goethe aufhört. Karl Liebknecht Immermann. Die wandelnde Glocke. Ich finde bis heute dieses Gedicht scheußlich, wie ich eigentlich manche der Gedichte von Goethe. Sagen Sie mir doch mal, bei was für Gelegenheiten man denn Ihr Sprichwort »Bricht der Zweig, auf dem er sitzt, vergisst der Vogel, dass er fliegen kann« anwenden soll, wenn Sie in Ungnade gefallene Politiker ausschließen? Ach, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Man muss einfach abwarten und gucken. Zuerst wollte ich meinen Satz ja auch nicht als Sprichwort anerkennen lassen, sondern als wissenschaftliche Erkenntnis. Ich habe an das Max-Planck-Institut geschrieben, an das Einstein-Forum in Potsdam, überall hin. Aber meinen Sie, es hätte irgendeiner auch nur geantwortet? Das ist so ein elitärer Elfenbeinhaufen. So eine vollgefressene Mischpoke, da kann man sich an den Türen die Finger schrundig klopfen als Außenstehender. Das nehmen die überhaupt nicht wahr. Man kommt in diese erlauchten Zirkel überhaupt nicht rein. Also, da muss ich Ihnen mal ganz schlicht sagen, Sie könnten Biologie studieren und sich peu à peu einen Namen durch Publikationen in Fachzeitschriften machen. Ach, ich weiß nicht. Mit diesen eingebildeten Laborratten habe ich noch nie geliebäugelt. Deswegen habe ich mich ja irgendwann mal zu der Bescheidenheit durchgerungen. Wissenschaftliche Anerkennung muss nicht sein, Registrierung als Redensart reicht. Aber wenn Sie möchten, dass ein Gedanke von Ihnen sprichwörtlich wird, dann reicht es doch nicht, das irgendwo registrieren zu lassen. Sie müssten doch vielmehr dafür sorgen, dass Ihre Formulierung sich im Volk oder wenigstens in einem bestimmten Milieu verankert. Ja, und wie soll ich das machen? Sie müssen den Satz eben in Ihrem Bekanntenkreis so oft wie möglich anbringen und hoffen, dass Ihre Freunde ihn weitertragen. Ich habe zum Beispiel auch schon mal ein Sprichwort erfunden. Na ja? Der Kiff killt den Keif. Aha. Sie kennen ja sicher auch die Situation, dass jemand ganz unrelaxed ist und herumkeift. Und dann sagt man, der soll doch bitte mal ein bisschen was rauchen. Denn, wie gesagt, der Kiff killt den Keif. Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag lang mies drauf war und zieh mir abends einen rein, dann sagt inzwischen auch meine Frau, ja, ja, der Kiff killt wieder mal den Keif. Das ist die Art, wie man so ein Textchen etabliert. Also bei mir könnten Sie so ein Textchen aber vergeblich etablieren. Anderes Beispiel. Ich habe mal mit einem Freund einen Ausflug gemacht und es war sehr warm. Und da deutete mein Freund nach oben auf die Sonne und sagte, Mann, der Hugo da oben, der semmelt heute aber ganz schön runter. Mhm. Und ohne, dass wir uns groß bemüht hatten, hat sich der Spruch in einem kleinen Kreis von Personen etabliert, die ihn halt anwenden, wenn es sehr sonnig ist. Und es ist immer jemand Neues dabei, der sagt, das ist ja ein toller Spruch. Und so mache ich mir eben darum keine Sorgen, dass das in 50 Jahren als Redewendung von den Wörterbuchredaktionen akzeptiert wird. Zumal es ja auch immer wärmer wird. Also ich weiß nicht. Erstens kenne ich kaum Leute und die paar, die ich kenne, die fänden das irgendwie affig, wenn man die Sonne der Hugo nennt. Und wie ist das andere Wort noch? Runtersemmeln. Der Hugo da oben, der semmelt wieder ganz schön runter. Aha. Ja, wenn man das zweimal hört, dann klingt das schon fast wie etwas, was meine Oma beim Einkochen gesagt hat. Aber wie gesagt, ich kenne nur ganz wenig Leute. Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Um so einen Spruch populär zu machen, ist es das Beste, man lernt einen Drehbuchautoren kennen, den man davon überzeugt, dass in seinem nächsten Film doch bestimmt noch eine einprägsame neue Redewendung fehlt, die das Publikum beim Verlassen des Kinos in kopfschüttelnder Verzückung repetieren kann. So in dem Sinne, also ich fand das Beste war aber dieser Spruch mit dem Hugo. Naja gut, also ich gehe in so ein Café, wo die immer alle sitzen und sag dann zu einem Drehbuchschreiber, hallo, guten Tag, der Hugo brezelt sich ja heute wieder ganz schlimm einen ab. Nein, der Hugo da oben, der semmelt wieder ganz schön runter. Außerdem sollen Sie natürlich nicht diesen Satz sagen, sondern Ihren, den mit den Vögeln. Aber vielleicht sind meine Ratschläge auch nicht ganz das Richtige für Sie. Wollen Sie vielleicht zum Ausklang unseres Gesprächs einen Schlusssatz sagen? Was soll ich denn sagen? Was Sie wollen, was Ihnen so im Kopf herumgeht. Okay, also ich grüße alle Freunde der deutschsprachigen Country-Musik und sage mit dem großen Hit von Truckstop, Take it easy, altes Haus, take it easy, ihr alten Häuser. Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Mich ärgert das, vier Bände so ein Zeug, was soll das? Es hat dieses Buch nicht den geringsten meiner Ansicht nach literarischen Wert. Ich wusste ja, dass Thomas Mann ungebildet ist. Ich wusste ja, dass er dumm ist. Aber ich wusste nicht, dass er so albern sein kann. Hugo von Hoffmannsthal. Ludwig Tieck und Jean Paul gehören unter die frühesten Verderber unserer Literatur. Grillparzer. Aber eines weiß ich. Mir würde nichts fehlen, wenn Thomas Mann nicht geschrieben hätte. Hermann Hakel. Eduard Mörike. Völlig geistloser Mann. Gottfried Benn. In dem Satz, er ist ein großer Autor, aber ohne Sprache, Moment, Moment. Ist die Hälfte richtig. Ja, ja, ja, ja. Nein, nein. Herr, Moment. Meine Damen und Herren, das kleine Lexikon der Provinzliteratur, wie endlich eine der letzten noch bestehenden literaturwissenschaftlichen Lücken schließen. Mit dem vorliegenden Band möchten Verlag und Autor auf das stetig wachsende Bedürfnis der lesenden Öffentlichkeit nach einem soliden Standardwerk zur Literatur der Provinz eingehen. Hat doch schon Fritz Otto Süß, Literaturwissenschaftler aus dem luzernischen Dagmersellen, in seiner Literaturgeschichte des Hinterlandes betont, die Ströme, die am Ende ins Meer fließen, werden durch die Regentropfen, die den ländlichen Boden netzen, genährt. Widmen wir uns nun also dem Werk von Ellenberger, Ellenberger Mathilda, Klammer Arwangen, 1801 bis 1888, Klammer geschlossen. Gut, wir wären soweit. Okay, könnt. Ich habe hier heute Petra Hipproth sitzen. Hallo, Frau Hipproth. Stichwort Kriminalromane, historische Kriminalromane, bisschen präziser gesagt. Frau Hipproth, wieso schreiben scheinbar alle Frauen, die Petra heißen, historische Kriminalromane? Ich hatte vor 2 Jahren Petra Oelke hier, vor ein paar Monaten die Petra Hammesfahr und jetzt, hallo noch einmal, Petra Hipproth. Ja, hallo auch von meiner Seite. Petra Hammesfahr schreibt aber gar keine historischen Kriminalromane. Die schreibt ganz normale. Nein? Na verdammt, dann schneide ich das und steig noch mal ein. Das ist gar nicht live hier? Nee, das kommt erst nächste Woche. So. Also, guten Tag und hallo, Petra Hipproth. Wieso schreiben alle Frauen Kriminalromane? Weil sie nichts anderes können. Frauen können nur Urlaubslektüre. Wollen Sie sich wirklich in diesem Stil hier präsentieren? Ich kann Ihnen da nur abraten. Sie geraten in eine ungute Ecke. Als Provokation ist mir Ihr Satz bei aller persönlichen Sympathie auch ein bisschen arg obsolet. Und frauenbashende Frauen floppen bei den Hörern unseres Literaturcafés reihenweise in Ungnade. Fallen in Ungnade, meine ich. Oh, haben Sie meinen Kugelschreiber? Was in aller Welt wollen Sie denn jetzt mit einem Kugelschreiber? Ich möchte mir das aufschreiben. Reihenweise in Ungnade floppen finde ich nämlich ganz gut. Nicht als Sachverhalt, aber als Formulierung. Trotzdem, das werde ich schneiden. Und ich schneide auch gerne Ihre Bemerkung, dass Frauen nur Urlaubslektüre können. Sie müssen nur sagen, Carsten, schneiden Sie es raus und ich schneide es raus. Das ist überhaupt keine Aktion. Carsten, lassen Sie doch erstmal ein bisschen Text erschaffen, bevor Sie entscheiden, was Sie alles rausschneiden, ja? Okay. Als Privatmann finde ich Ihren polemisch-rüden Stil durchaus nicht ohne Reiz. Aber unsere Hörer sind, wie meine Redakteurin immer meint, die letzten Mohikaner des Bürgertums. Mhm. Und diese Leute haben schließlich im heutigen kulturellen Klima genug zu leiden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir es mal ein bisschen konservativer an. Die richtig fiesen Sachen können Sie mir ja hinterher beim Essen sagen. Ja, gerne. Ich will Ihnen auch nicht verheimlichen, dass meine Redakteurin Pamela Krüger zu mir gesagt hat, du, die Hipproth, lass mal, hochinteressante Autorin, klar, aber medial völlig unterirdisch und unbrauchbar. Mhm. Ich habe dann aber gesagt, nee. Die Hipproth ist insgesamt schon eine gute. Ich bügel mir die schon irgendwie passend. Na, dann bügeln Sie mal. Verehrte Frau Hipproth, ja. Sie haben ja kürzlich im Feuilleton einen ziemlichen Papierbrand entfacht, nachdem bekannt wurde, was Sie bei einer Gastvorlesung an der Uni Bonn zum Besten gegeben haben. Doch ehe ich hier kolportierte Halbwahrheiten durchpause, hätte ich lieber, dass Sie uns aus erster Hand berichten, was genau da eigentlich vorgefallen ist. Mach ich. Ich habe stark gestrafft in etwa das Folgende gesagt. Kinderchen, habe ich gesagt, wenn ihr vom Schreiben leben wollt, gibt es 2 Optionen. Ihr könnt von Tantiemen leben oder von Stipendien und Preisen. In beiden Fällen kommt es nicht auf eigene Ideen oder tolle Dialoge an, sondern auf möglichst große Mengen an Zeitkolorit. Wollt ihr Tantiemen, dann wählt eine Zeit, in der man viel zu Pferde saß und die Frauen schöne Kleider trugen. Strebt ihr hingegen Stipendien an, dann nehmt besser eine Zeit, in der man statt zu Pferde mit Panzern unterwegs war und kleidet die Frauen in Sackleinen. Die Story kann die gleiche sein. Es gibt ja schließlich Unmengen trivialer Romane, in denen im Hintergrund sinnlos der Nationalsozialismus herumwabert, weil das in manchem Multiplikatorenauge automatisch einen literarischen Mehrwert herbeiführt. Ja, das sind ja eigentlich nur die üblichen hebräischen Derbheiten, wie man sie von ihnen erwartet. Wie so viele heutige Autoren hatten sie ja in den 80er Jahren eine Band und die hieß ganz im Stil der neuen deutschen Welle die überpuderten Filtrumsfalten. Mhm. Das musste ich erst mal im Lexikon nachschauen, was Filtrumsfalten eigentlich sind. Und was haben sie rausgefunden? Dass es sich beim Filtrum um die kleine Rinne handelt, die sich bei uns Menschen zwischen Nase und Oberlippe befindet. Richtig, so ist das bei uns Menschen. Aber eine der kleinen Ungerechtigkeiten der Natur besteht darin, dass sich um dieses Filtrum herum überwiegend bei Frauen kleine scharfe Fältchen bilden, die ihnen oft einen bitteren Ausdruck verleihen. Ich muss schon sagen, ich fand das Leben angenehmer, als ich das Wort Filtrumsfalten noch nicht kannte. Ich habe, nachdem ich erfuhr, was es bedeutet, eine ganze Zeit lang bei Frauen auf nichts anderes als auf den Oberlippenbereich schauen können, ob da schon Filtrumsfalten sind. Widerlich. Es entsprach überhaupt nicht der von mir angestrebten Sichtweise auf Frauen. Nach einer Woche legt sich das. Da kann man endlich wieder woanders hinschauen. Es gibt wirklich Wörter, von deren Existenz man niemals erfahren sollte. Ja, war das eigentlich Punk oder sowas, das Sie mit Ihrer Gruppe gemacht haben? Es wäre wohl Punk gewesen, hätte die Band tatsächlich existiert. Hat sie aber nicht. Ah ja? Ich habe diese Sache vor Jahren einmal in einem Interview erfunden und das ist dann irgendwie in mein Biogramm beim Munzinger-Archiv gerutscht. Die prüfen ja nichts nach. Genau. Goethe hat eine ungeheuer hindernde Kraft. Er ist ein grauer Star im deutschen Auge. Seit ich fühle, habe ich Goethe gehasst. Seit ich denke, weiß ich warum. Ludwig Börne. Das ist schlechte Literatur. Goethe ist im Grunde nichts anderes als der Heilpraktiker der Deutschen. Der erste deutsche Geisteshomöopath. Das ganze deutsche Volk nimmt Goethe ein und fühlt sich gesund. Aber Goethe ist ein Scharlatan, wie die Heilpraktiker Scharlatane sind. Und die goethische Dichtung und Philosophie ist die größte Scharlatanerie der Deutschen. Allen verdirbt er den Magen, nur den Deutschen nicht. Sie glauben an Goethe wie an ein Weltwunder. Dabei ist dieses Weltwunder nur ein philiströser, philosophischer Schrebergärtner. Seine Theaterstücke sind gegen die Stücke Shakespeares wie ein hochgewachsener Schweizer Sennenhund gegen einen Frankfurter Vorstadtdackel. Goethe ist der Totengräber des deutschen Geistes. Thomas Bernhard. Hängen wir doch das Buch ein bisschen niedriger. Noch niedriger können wir es nicht hängen. Das ist ja schon, wir sagen, es ist wertlose Prosa. Der Mann war kein guter Gedichtschreiber, vielmehr ein ganz mieser kleiner Charakter und ein beamtenhafter Streber. H.C. Artmann. Goethe hat auch gegen seine nächsten Freunde keinen Moment der Ergießung. Er ist nicht zu fassen. Ich glaube in der Tat, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Ich betrachte ihn wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muss, um sie zu demütigen. Friedrich Schiller. Das Buch hat, wie ich schon einmal sagte, mit Literatur überhaupt nichts zu tun. Aber gegen Goethe bin und bleibe ich ein poetischer Lump. Schiller. Meine Damen und Herren, hätte der Zufall, dieser diskrete Assistent der Literaturwissenschaft, nicht geholfen, wäre das überaus bemerkenswerte schriftstellerische Schaffen von Mathilde Ellenberger aus Aarwangen wohl kaum je einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Man schrieb das Jahr 1983, als ein junger Maurer aus dem benachbarten Langental beim Umbau einer ehemaligen Ledergerberei im Estrich des unscheinbaren Riegelhauses eine Schachtel voller Schreibhefte fand, die er mit nach Hause nahm. 3 Jahre blieben die eng beschriebenen Hefte unberührt, bis die damalige Freundin des besagten Handwerkers, eine überaus herzliche und engagierte Verlagssekretärin aus dem luzernischen Altbüron, darin zu blättern begann. Von den Texten der seit über 100 Jahren verstorbenen Autorin richtiggehend überwältigt, überredete die junge Leseratte ihren Arbeitgeber, den Gemeinderat, Drucker und Verleger Josef Alois Burri in Schötz, die Tagebücher von Mathilde Ellenberger herauszugeben. Das Werk erschien dann tatsächlich in drei Bänden zwischen 1987 und 1989 unter dem eher diskreten Titel Tagebücher einer Gerbersfrau 1 bis 3. Es war der überaus brisante, von geradezu schockierenden sexuellen Fantasien geprägte Inhalt, der in der deutschsprachigen Literaturszene einige Zeit viel zu reden gab. Wie es dazu kommen konnte, fragte sich die überraschte Öffentlichkeit, dass eine ungebildete Gerbersgattin aus einer unauffälligen Gemeinde im Mittelland des 19. Jahrhunderts Texte mit massiv erotischen, wenn nicht gar pornografischen Aussagen verfasste. Texte, notabene, die darüber hinaus noch von der hohen sprachlichen Kompetenz der Autorin zeugen. Einträge wie folgender vom 18. Mai 1839 vermögen wohl mindestens anzudeuten, welche direkte und kraftvolle Lebenslust von Mathilde Ellenbergers Feder ausging. Ich zitiere: Donnerwetter, wie stierig mir auch jetzt noch zumute ist, wo doch des Hüseliberger Fredus Gigel, hochdeutsch männliches Organ für Fortpflanzung, mein schier unstillbar Verlangen eben erst grad gestillet und dies, mein Gott, stüre auf eine Art und Wies, wie es kein einziges Mannsbild im ganzen Tale sonst zu tun vermöchte, so sehr es sich auch bemühte. Aus verlagstechnischen Gründen sind die Tagebücher dieser faszinierenden Autorin leider zurzeit nicht mehr lieferbar. Es wäre dem literarischen Ansehen der Gemeinde Aarwangen aber zweifellos dienlich, würde sich die örtliche Kulturkommission für eine gelegentliche Neuauflage des Werkes von Mathilde Ellenberger stark machen. Nicht ohne Grund schrieb neulich Doris Farni, Literaturverantwortliche der Kunstförderkommission Mummental, im Jahresblatt Obermatt-Untermatt. Ich zitiere: Literaturhistorisch gesehen ist Ellenberger das weibliche Gegenstück zu Charles Bukowski. Aber sie schrieb echter, besser, direkter, ehrlicher und vor allem Jahrzehnte früher als der Amerikaner. Ob nämlich ein Schriftsteller zu schildern hat, dass jemand, ein Mensch, einen Bleistift in die Tasche gesteckt hat oder ein Glied in die weibliche Scheide, ist von dem schriftstellerischen Aufwand, der Vorgang als solcher, genau dasselbe. Der Unterschied besteht darin. Hören Sie zu, Herr Glotz, ich höre zu, ich höre es zu, höchste Zeit, ja, dass Sie ja, das ja, erfahren. Ja, ja. Es ist nämlich so. Max Frisch ist ein flotter Kerl. Aber was er schreibt, ist manchmal ganz furchtbar. Er ist ein merkwürdiger Autor der Fehlleistungen. Nehmen Sie Biedermann und die Brandstifter, wo er die Brandgefahr als Symbol für die existenzielle Bedrohung gesetzt hat. Das ist ein Stück, das einfach nicht zutrifft. Denn in der Schweiz ist doch jedermann brandversichert. Impotente Dichter haben mehr Zeit, Liebeslyrik zu schreiben. Gabriel Laub. Die Physiker von Dürrenmatt sind dümmer als die Stücke von Kotzebue. Sie beleidigen mich fast so sehr wie der Bärentanz. Ich dachte, das würde auf der Bühne erträglicher sein als beim Lesen, aber die sind dort noch schlimmer. Diese illustrierten Plattheiten in diesem illustrierten Jargon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heiner Kipphardt. Hören Sie zu, Herr Glotz, ich höre zu, ich höre es zu, höchste Zeit, ja, ja, dass ja, Sie das ja, erfahren. Ja. Es ist nämlich so, dass es darauf ankommt, die psychischen Begleitumstände dieser Vorgänge zu zeigen. Die sind beim Bleistift geringer. Eben, genau, sehr richtig. Hier ist das Problem. Nichts prüfen die Munzinger, gar nichts. Genau, Munzinger Trash, sagen wir immer. Und dafür soll man auch noch Geld bezahlen. Also, Sie haben mit einer durchaus einfallsreichen kleinen Schwindelei versucht, Ihre Bio-Street-mäßig ein bisschen aufzuhübschen. Finde ich ganz legitim eigentlich. Petra, das Letzte, was ich von Ihnen gelesen habe, war ein Kurzkrimi in der Brigitte. Und das war so ziemlich das Albernste und Dümmste, was mir in den letzten Jahren als Lektüre über den Weg gelaufen ist. Mhm. Mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Petra Oelker und Petra Hammesfahr fahren getrennt voneinander zu Romanenrecherchen in die antike Stadt Petra in Jordanien, wo es zwei Mövenpick-Hotels gibt. Die eine Autorin steigt im ersten ab, die andere wohnt im zweiten. Bis hierhin eigentlich ganz vernünftig. Am Morgen gehen beide Schriftstellerinnen, ohne voneinander zu wissen, auf den orientalischen Markt, also in den Souk, um ein bisschen Morgenlandluft zu schnuppern. Die eine von den beiden deutet gerade auf einen Sack mit verschrumpelten schwarzen Kugeln und fragt den Händler, was das sei, versteht jedoch dessen Antwort nicht, als unversehens die andere herbeispringt und sagt, Entschuldigung, ich höre gerade, Sie sind auch Deutsche, die schwarzen Dinger sind getrocknete Limetten, die kann man an Reis dran tun. Die beiden Schriftstellerinnen gehen nun in ein geheimnisvolles unterirdisches Gewölbe, wo sie, ich zitiere wörtlich, deutschsprachige Schmerzensschreie hören. Zielstrebig steuern sie auf den Ausgangspunkt der Schreie zu und stellen fest, dass es sich bei der Wimmernden um die Chefredakteurin der Zeitschrift Petra handelt, die von einem jungen einheimischen Team, wie es im Text wörtlich heißt, gefoltert wird. Also, ich will diese Seite Ihrer Kreativität jetzt nicht persönlich kommentieren, habe aber beim Lesen durchaus an jene bekannte Redensart mit dem Schrank und den darin enthaltenen, oder besser gesagt, nicht mehr vollständig erhaltenen Gefäßen gedacht, die man zum Kaffeetrinken braucht. Ja, ich sehe wohl, dass Sie mit den Augen rollen, aber lassen Sie mich die Inhaltsangabe zu Ende bringen. Die beiden Autorinnen sagen, hören Sie auf mit dem Gefoltere, worauf sofort abgelassen wird von jenem Treiben. Anschließend bedankt sich die Chefin von der Zeitschrift mit herzlich ausgewählten Worten bei den Schriftstellerinnen. Diese aber öffnen kalt lächelnd eine Geheimluke, aus der sage und schreibe 2771 ausgehungerte Ratten hervorsprudeln und die Zeitschriftenfrau zerfleischen. Ich muss Sie jetzt mal ganz hart fragen. Was ist los mit Petra Hipproth, der wir normalerweise diese tausendmal gelobte Nanometer genau ausgeleuchtete Radikalchirurgie der kaputten Seele einer postdeterministischen Welt verdanken? Was ist los mit dieser Frau? Selber kaputt inzwischen? Ihre Kritik trifft den Schwarze, aber leider nicht mich. Den Käse habe nicht ich geschrieben, sondern meine Freundin hat's getan, die Chefin der Brigitte. Also diese Ausrede müssen Sie mir Kein jetzt, Problem. Meine Freundin rief bei mir an und fragte, ob ich Zeit und Lust hätte, einen Mini-Krimi für ihre berühmte Seite 17 zu schreiben. Ich sagte das, was ich in solchen Fällen immer sage, Zeit habe ich schon, nur die Lust würde mir fehlen. Das heißt, die Lust im Sinne der verlangten Mini-Krimi-Dienstlichkeit tätig zu werden. Ich fügte hinzu, eher scherzhaft allerdings, sie möchte doch einfach selber was verfassen und meinen Namen drunter setzen, wenn es denn der Auflage hilft. Also gedacht, dass sie das wirklich macht, habe ich allerdings wirklich nicht. Soweit habe ich es begriffen, aber was soll das mit der Folter und den Ratten? Das klingt für mich wie all der kleinkarierte, oberflächlich extremistische Wutquatsch des heutigen Regietheaters. Ja, sehe ich nicht anders. Sie müssen wissen, Carsten, die Redakteurinnen der einzelnen Frauenzeitschriften gefallen sich seit Jahren in nichts mehr, als darin einander bis aufs Blut zu demütigen. Es war so, dass die Brigitte-Chefin 5 Minuten, bevor sie die Bitte um den Minikrimi an mich herantrug, einen brutalen Anruf von der Petra-Chefin erhalten hatte, in dem angekündigt wurde, dass ihre Kinder in nächster Zeit auf dem Schulweg mit anonymen Urinattacken quasi aus der Hecke herauszurechnen hätten. Meine Freundin war davon so fertig, dass sie sich dachte, nachdem ich nun auch schon den von ihr gewünschten Text zu schreiben abgelehnt hatte, dem Petra-Redaktionsmissstück muss jetzt was richtig Schlimmes zugefügt werden und sei es nur in Form von mieser Literatur unter falschem Namen. Was ist denn das für ein Milieu? Urinattacken aus der Hecke heraus? Ja. Ich verstehe das nicht mehr. Ein Freund sagte mir mal, nach 10, 15 Jahren Journalismus ist man charakterlich tot. Ach. Die Stelle, die wir hier soeben zu Wege gebracht haben, schneiden Sie nachher raus, nehme ich mal an. Gute Idee, danke. Viele Schriftsteller schreiben ja aus einem inneren Antrieb, aus dem sicheren Gefühl heraus, dem Drang zur kreativen Leistung nicht mehr widerstehen zu können. Beim Privatschriftsteller Daniel Denler aus Bad Gutenberg verhält es sich anders. Daniel Denler wollte nie Schriftsteller werden. Er hatte in seiner Jugend weder schriftstellerische Vorbilder noch schriftstellerische Ambitionen. Und es ist bis heute nicht zweifelsfrei nachgewiesen, ob er über eine schriftstellerische Begabung verfügt. Dennoch gehört Daniel Dennler gegenwärtig zu den produktivsten Literaten am Lauf der Langeten. Wie konnte es dazu kommen? Nun, Daniel Dennler, gelernter Metallbauschlosser, Vater von drei schulpflichtigen Kindern und Gatte der Brigitte Dennler, geborene Schütz, der an einem Novembermorgen des Jahres 1982 als Betonmaschinist in einem Betonmischwerk bei Niederbipp die rechte Hand und einen nicht geringen Teil des rechten Unterarms verlor und von jenem Tag an viel Zeit in den Wirtshäusern rund um Lotzwil, Rütschelen, Madiswil und Melchnau zu verbringen pflegt, begann zu schreiben, als er es nicht mehr ertrug, dauernd fremde Lebensgeschichten von alkoholisierten Stammgästen anhören zu müssen. Oh, Danny, wenn ich dem mein Leben würde verzählen, dann könnte man gerade ein Buch darüber schreiben. Oh, Daniel, wenn ich dir mein Leben erzählen würde, da könnte man gerade ein Buch darüber schreiben. Dieser tausendmal gehörte Satz hat unseren leidgeprüften Literaten zu dem gemacht, was er heute ist, zum fleißigsten Sammler schriftstellerisch unverwertbarer Stoffe, den die Literaturgeschichte der Provinz bisher gekannt hat. Noch heute wird jeder, aber wirklich jeder, der ihm mit der Behauptung kommt, gerade über sein Leben ließe sich ein Buch schreiben, von Daniel Dennler unter Androhung von Schlägen mit der eisernen Handprothese dazu gezwungen, dieses Leben detailgetreu zu erzählen. Anschließend schreibt Dennler die jeweilige Lebensgeschichte wortgenau auf und liest sie dem Betroffenen so lange vor, bis der den Tag verwünscht, an dem er leichtfertig behauptet hat, ausgerechnet über sein Leben ließe sich ein Buch schreiben. Durch diese zugegebenermaßen nicht ganz unzweifelhafte Methode sind in Dennlers Schreibstube schon an die 100 unveröffentlichte und unbrauchbare Manuskripte zusammengekommen, die dieser einarmige Bandit, wie er seit seinem Unfall liebevoll von Freunden genannt wird, irgendwann anzuzünden und brennend in die Wirtshäuser seiner Region zu werfen gedenkt, auf dass jede dieser traurigen, weil kaum erzählbaren Lebensgeschichten im reinigenden Feuer eine Läuterung erfahre. Gabriele Wohmann oder mein Psychoanalytiker hat gesagt, ich solle mehr schreiben. Hans Wollschläger. Nein, nein, nein. Literatur ist gedruckter Unsinn. August Strindberg. Halt! Nein, halt. Nein, halt, nein, halt, halt. Nein. Halt, halt, halt. Ihr macht's euch alle zu leicht. Von Lamartine wird höchstens so viel bestehen bleiben, um damit ein halbes Bändchen mit Gedichten zu füllen. Er ist ein Eunuchengeist. Ihm fehlt es an den Hoden. Er hat immer nur klares Wasser gepisst. Gustave Flaubert. Das Einzige, was diese Autoren miteinander verbindet, ist, dass alle in diesen Romanen onanieren. Wenn Sie 10 Minuten André Gide lesen, fangen Sie an, aus dem Mund zu riechen. Francis Picabia. Mir will das kranke Zeug nicht munden. Autoren sollen zuerst gesunden. Goethe. Mal sehen, wer länger durchhält. Botho Strauß mit seinem besinnungslos hyperblasierten und leuteverscheißernden Geseiere oder wir mit unserer Zwangsneurose, den Dreck doch immerhin und immer wieder gebannt zur Kenntnis zu nehmen. Eckart Henscheid. Die Frage kann aber gestellt werden, warum habt ihr das Buch, das so miserabel ist, überhaupt heute hier besprochen? Schreiben ist eine Form von Inkontinenz. Peter Ustinov. Also ich bitte Sie, ich meine, es muss ja alles seine Grenzen haben. Ich gehe jetzt mal ein paar Sätze zurück im Gesprächsstoff, damit ich das schnittmäßig besser anlegen kann. Also wo waren wir? Ach ja. 2771 Ratten. Mhm. Ganz schön präzise Angabe, finde ich. Darf ich Sie einerseits sanft daran erinnern, dass der betreffende Text nicht von mir ist. Andererseits kann ich sagen, dass dies die einzige Stelle in dem Text war, die von mir hätte stammen können. Ah ja? Ja, das ist nämlich so ein kleiner literarischer Kniff von mir, Zahlen und Namen nur da zu nennen, wo andere das nicht tun würden und darauf zu verzichten an Stellen, wo andere Namen und Zahlen brächten. Und um mir selbst und dem Ausnahmeleser etwas zu geben, was erinnerungswürdig ist. Die normale Hip-Hot-Leserin geht in die Buchhandlung und sieht mein neues TB auf dem Stapelwarehaufen liegen und sagt, ach toll, unsere Petra hat mal wieder was zum gepflegten Abdösen geschrieben. Das ist ja auch okay, ich lebe ja von denen und nicht von den Verehrern meiner Spezialitäten. Stapelware zum gepflegten Abdösen. Gehen Sie doch mal auf einen Flughafen. Da wird weiblicherseits doch massenhaft über meinen Werken abgedöst. Abdösen vorm Abdösen, nenne ich das immer. Als Wortspiel hat das durchaus Druck und Drive, ohne Zweifel. Sagen Sie, Petra, warum legen eigentlich heute so viele Frauen Wert darauf, möglichst gemein zu sein? Jede noch so biedere Seriendarstellerin sagt im Fernsehen, dass sie am liebsten bitterböse sei. Und selbst meine gute Mutter liest nur noch Bücher, in denen Frauen ihre Gatten im Schornstein einmauern. Ach, das sind halt ins Ritualhafte abgedriftete Überbleibsel eines einstmals berechtigten Widerstands gegen das Postulat des Sanften. Aha. Alter Käse, streng genommen. Das wird sie schon wieder beruhigen. Ich bewege mich schon seit längerem davon weg. Ich verspüre mehr so einen Drall in Richtung QQ. QQ? Also wir verwenden heute ziemlich exotische Ausdrücke. Wyndham Lewis sah man das Böse nicht an. Er sah einfach widerlich aus. Ich glaube nicht, dass ich je einen Menschen gesehen habe, der widerlicher aussah. Seine Augen unter dem schwarzen Hut sind die eines erfolglosen Lustmörders. Ernest Hemingway. Das alles würde ich ihm verzeihen, wenn er besser schrieb. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht gestimmt. So schlecht darf man nicht schreiben. Ernest Hemingway. Bemerkungen sind noch keine Literatur. Gertrude Stein. George Bernard Shaw ist nicht bedeutend genug, um Feinde zu haben. Aber seine Freunde können ihn nicht ausstehen. Das ist immerhin ein Anfang. Oscar Wilde. Jemand aus Oscar Wildes Bekanntschaft schrieb ihm, dass er niemals ein richtiger Gentleman würde, weil er zu ausgesucht gekleidet und zu poliert sei. Dasselbe lässt sich über seine Kunst sagen. Dieser Bursche ist unerträglich. Mary McCarthy. Man nehme George Sand. Ein dummes Ding. Aber sie ist besessen. Ich kann an dieses dumme Ding nicht ohne einen gewissen Schauder des Abscheus denken. Wenn ich ihr begegnete, könnte ich mich nicht zurückhalten, ihr einen Weihwasserkessel an den Kopf zu werfen. Dass einige Männer in Liebe zu diesem Attribut verfallen konnten, ist wohl ein Zeichen des Niederganges der Männer dieses Jahrhunderts. Charles Baudelaire. Dieses Mädelchen, Susanna Tamaro, sie ist auf eine geradezu hinreißende Weise, blöd. So blöd, das gibt's ganz selten. George Moore führt seine Leser aufs Scheißhaus und schließt sie dort ein. Und Matthew Arnold, wenn man ihn liest, hofft man bei jedem Wort, es möge sein letztes sein. Oscar Wilde. Schon komisch, dass ein berühmter Erzählerwettbewerb nach der genannt wurde, die am wenigsten erzählen konnte, die letztlich auch nichts zu erzählen hatte. Eckhart Henscheid. Die Bachmann ist arrogante Gurken. H.C. Artmann. Mein lieber Freund, wenn ich schildere, wenn ein Schriftsteller geschildert hat, wie ein Kotelett auf einer Bratpfanne liegt und gebraten wird, und ich beurteile diese Beschreibung, muss ich mich nicht selber auf die Bratpfanne legen. Wohl ist es schon ein paar Jahre her, seit die Mundart-Autorin Gertrud Niederhauser, geboren in Untersteckholz im Jahre 1918, ihre Erinnerungstrilogie veröffentlicht hat. Liebhaber der gepflegten Mundartliteratur haben aber die drei unvergesslichen Bände Früher Aube, Weichno und Masch die Psinne, die zwischen 1980 und 1985 im Hochwachtverlag Ersingen erschienen sind, noch immer in bester Erinnerung. Wie könnte es anders sein? Ist es doch gerade die Erinnerung, die sich wie ein roter Faden durch das Werk der mittlerweile etwas betagten Chronistin zieht. Ihre reiche und blumige Sprache, bei der ein Dialektologe aus Saffinville 35 Synonyme für das Wort damals und deren 29 für das Wort Vergangenheit nachweisen konnte, strotzt von Ausdrücken, die auch Teile der heutigen Leserschaft mit tiefer Nostalgie zu erfüllen vermögen. Denn es sind ganz besonders die Episoden, in denen die Autorin erzählt, wie schön und wie einfach und wie natürlich und wie anders und wie selbstverständlich früher alles gewesen sei. Ihr Erfolg ist höchstens deshalb erstaunlich, weil Gertrud Niederhauser gar nie literarische Absichten verfolgt hat. Sie selbst sagt dazu in ihrem neuesten Werk, Nie nüt anders kennt, erschienen im Verlag Ehedem, ich zitiere, einfach nur mal gang wollen von früher verzählen, nicht anders. Einfach gang um sagen, wie es auch noch schön war, ob das Leben dann zumal streng, aber gerecht war, und wenn man seinerzeit noch hätte zufrieden sein können, ja, mit weniger Geld und mit weniger Technik und weniger Maschinen. Überhaupt mit weniger von allem zusammen. Einfach nur das wollte ich sagen. Und dass wir früher nie gejammert haben, obwohl man hätte können, wenn man hätte wollen. Und dann noch wie. Aber man hätte einfach nicht. Nein, man hätte nicht. Man hat sich drin geschickt, man hat noch gewusst, was sich gehört, und man hat auch noch Anstand gehabt, und man hat noch Respekt gehabt, und Gottesfurcht, und Ordnung und Freude an kleinen Sachen hat man gehabt. Und zueinander geschaut hat man, und gefolgt, und krampft, und an Heiland geglaubt, und mal verzichtet, und nicht gegen rausgehäuscht. Und am Morgen ist man auf, und zwar jeden Morgen, und man hat nichts anderes gekannt. Einfach nichts anderes gekannt, nie etwas anderes gekannt, gar nichts gekannt, überhaupt nichts gekannt. Wie hat man wollen? Man hat gar nichts wollen, etwas anderes kennen. Nichts kennt, gar nie nichts kennt, nein, ehrlich nicht. Ganz einfach, nichts kennt hat man. Aber es war eben wohl dabei, Vögel wohl. Wunderbar war es. Hat mich gar nicht beklagen, auf gar keinen Fall, war gar nicht meine Art. Nein, sicher nicht. Ich weiß nicht warum, hat überhaupt keinen Grund. Es war so, wie es war. Gut war es. Tipptopp, hart und einfach. Aber zufrieden. Soweit das eindrückliche Zitat, das aus Platzgründen nicht in seiner ganzen Länge wiedergegeben werden kann und dessen hochdeutsche Übersetzung lautet, früher war alles besser und wir waren glücklicher. Möge die geistige und körperliche Gesundheit dieser überaus begabten Mundartliteratin noch viel Schaffenskraft schenken und uns Nachgeborenen die Augen öffnen für eine Zeit, die wohl nicht immer ganz einfach war, aber doch ihren unbestrittenen Wert gehabt haben muss. In der Schweiz ist es angenehm, geboren zu werden. In der Schweiz ist es angenehm zu sterben. Die Frage ist einfach, was macht man dazwischen? Kennen Sie nicht QQ? Das steht für Quiet Quality, stille Güte. Ah. Ein neues Schlagwort aus den USA für alles, was nicht schreit und spritzt. Da ich mir allerdings einmal eine schöne Wohnung in einem dieser Altersheime für gut situierte Leute mit ein bisschen Hirn leisten möchte, habe ich mir ausgerechnet, dass ich noch 5 Jahre schreien und spritzen muss. Dann kann's losgehen mit QQ. Na, die 5 Jahre werden wir auch noch überstehen. Es gibt sowieso wesentlich unangenehmere Brotjobs für Künstler als das, was Sie tun. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten ein Holocaust-Mahnmal entwerfen. Alle meckern dran rum, niemand will es wirklich haben, aber es muss halt sein. Da ist was Wahres dran. Man sollte an jedem Morgen, den der liebe Gott werden lässt, aufwachen und sagen, mag sein, dass ich nicht mehr lange lebe. Mag sein, dass ich arbeitslos bin. Vielleicht schreibe ich läppische Romane für anspruchslose Frauen auf Flughäfen. Vielleicht bin ich sogar eine sozial isolierte alte Lesbe. Aber wenigstens muss ich heute kein Holocaust-Mahnmal entwerfen. Ja. Dieser Typ, der das Berliner Holocaust-Dings entworfen hat, heißt ja auch noch Eisenmann. Ich stelle mir da immer so eine Figur wie Spider-Man vor, die in einem grünen Trikot rumfliegt. Abgesehen davon, dass Spider-Man nicht in einem grünen Trikot umherfliegt, okay. Formulierungen wie der Typ, der das Holocaust-Dings da entworfen hat, möchte ich auf diesem Sender nicht bringen. Das entspricht schwerlich unserem Profil. Da fühlen sich unsere Hörer im Stich gelassen von uns. Und ich stehe in solchen Belangen auch fest auf deren Seite. Okay. Würden Sie also Ihren Beitrag bitte noch einmal mit etwas abgebremsterer umgangssprachlicher Flottheit formulieren? Alles klar, abgebremster gern. Also, der Herr, der das Holocaust-Dings... Entschuldigung, Ding soll ich auch nicht sagen. Also, der Herr, der das Holocaust-Gebilde... Nicht Gebilde, Mahnmal. Sagen Sie doch bitte ganz normal Mahnmal. Mhm. Und übrigens, der Herr geht auch nicht. Das hört sich an wie eine gestellte Distanzierung. Verstehe. Also auf ein neues. Der werte Herr, der das... Werte Herr, das geht schon gar nicht. Das hat so einen DDR-Beigeschmack. Die DDR pflegte nämlich in ihren Speisekarten Grußworte zu schreiben, die mit werter Gast begannen. Das ist ja furchtbar, von Ihnen interviewt zu werden. Also wie Sie reagieren, ist aber auch nicht gerade quiet quality. Okay. Wenn Sie mir versprechen, diese unglückselige Passage rauszuschneiden, werde ich Ihnen ein besseres Beispiel für ein trauriges Künstlerdasein nennen. Schon allein, damit wir hier nicht so in der Luft hängen bis zum Abschluss unseres Gespräches. Versprochen. Vor nicht allzu langer Zeit hat die Kulturverwaltung einer deutschen Stadt 200 Schriftsteller zum 200. Jubiläum von irgendwas in einen historischen Burgkeller geladen. Und da man den Gästen etwas ganz Besonderes bieten wollte, hat die Behörde zwei als Goethe und Mozart gekleidete Schauspieler an zwei unterschiedliche Enden des Gewölbes platziert und angewiesen, über die Köpfe der speisenden Autoren hinweg von irgendeinem besoffenen Gagschreiber in vermeintlichem Goethe-Deutsch hingeschlampte bissige Kommentare über gegenwärtige Themen wie Sozialreform zum Besten zu geben. Der Goethe sagt also ständig Sachen wie: Sah Kanzlerchen ein Völklein stehen, Völklein auf der Heide. Kanzler sagt, ich breche dich. Völklein sagt, wir stechen dich. Und der Mozart antwortete darauf immer in Form von Sätzen, die mit Haben und Ach anfingen. Also wirklich die allerunterste parodistische Schublade, bis jemanden, ich glaube, es war der geschätzte Kollege Rick Jochensen, der Kragen platzt und er den Goethe mit den Worten anherrschte: Können Sie nicht mal Ihren Kopf zumachen? Ein paar konnten freilich nicht ganz an sich halten und riefen Bravo. Aber dann wurde es ganz still. Gespenstisch still. Worauf der Goethe-Darsteller sich erhob und mit fester, aber unendlich trauriger Stimme sagte: Es tut mir leid, aber ich habe meine Kinder zu ernähren und in meinem Beruf muss man leider manchmal Sachen machen, die einem selbst eine Qual sind. Ich bin jetzt 40 und kann beruflich nicht mehr umsatteln. Ich muss das noch mindestens 18 Jahre aushalten. Umbringen kann ich mich erst nach dem Abitur meiner Zwillinge. Wir saßen alle nur da und dachten, was sind wir doch für hohle, kalte Schweine. Rick Jochensen entschuldigte sich, es klang glücklicherweise aufrichtig, alle anderen schlossen sich ihm an und dann baten wir den armen Mann in die Mitte unserer Tafel. Richtig ausgehungert war der. Einige von uns telefonieren noch heute ab und zu mit ihm, inzwischen natürlich nicht mehr ganz so oft. Was geschah mit Mozart? Oh mein Gott, gute Frage. Der ist uns an dem Abend gar nicht mehr aufgefallen. Ich fürchte, der ist nach einer Zeit einfach unbemerkt gegangen. Das war für den wahrscheinlich auch nicht psychisch ideal. So, ich glaube aber, jetzt haben wir genug Material fürs Erste. Ich bin doch nicht eifersüchtig auf Updikes Erfolg. Ich wundere mich nur, dass man mit seinem Zeug Geld machen kann. Harold Brodkey. Ich hasse Werfel. Nicht, weil ich ihn beneide, aber ich beneide ihn auch. Er ist gesund, jung und reich. Ich in allem anders. Franz Kafka. Ich bin der Erste, der öffentlich in Deutschland den Nobelpreis für Gras beantragt, gefordert, gewünscht hat. Die komischste Begegnung, die ich hatte, war Zuckmeier in München. Da saß ich im Hotel Vier Jahreszeiten, etwas abseits saß Zuckmeier und plötzlich erhob er sich und kam mit einer ungeheuer süßen Weinfahne zu mir herüber, stellte sich vor meinen Tisch und sagte: Sie halten meine Stücke für Scheiße. Darauf sagte ich: Herr Zuckmeier, das haben Sie gut formuliert. Und als er den Preis bekam, der Gras, meinen Sie, er hat mir Danke gesagt. Er hat sich daran, meinen Sie, er hat sich, wir kennen uns Gras und ich über 40 Jahre schon, meinen Sie, er hat wenigstens einen Gruß mir geschickt. Ich bin der Dichter Werfel, haben Sie kein Bedärfel? Nein! Was ist das für ein Gewäsch über den Faust? Alles erbärmlich. Gebt mir jedes Jahr 3000 Taler und ich will euch in 3 Jahren einen Faust schreiben, dass ihr die Pestilenz kriegt. Christian Dietrich Grabbe. Aber man sehe sich einmal den Goethe-Schiller-Briefwechsel an. Schillers Briefe herrlich, meisterhaft geschrieben. Goethes Briefe oft sehr, sehr nachlässig. Warum denn? Weil Goethe immer diktiert hat, nicht so wie Schiller. Wenn man Tieck über ihn selbst erheben und ihn mir gleichstellen will, so ist man im Irrtum. Ich kann dieses gerade heraus sagen. Denn was geht es mich an? Ich habe mich nicht gemacht. Goethe. Hätte Goethe einen Computer gehabt, ich glaube, die Briefe an Schiller wären schöner. Ich bin der Dichter Werfel. Haben Sie keinen Bedarfel? Nein, ich nicht, ich nicht. Gut, Schluss, Schluss. Es gibt Leute, die behaupten, ohne Widerstand der Zürcher Bourgeoisie hätte Frisch den Nobelpreis für Literatur bekommen. Ich habe eine andere Geschichte gehört. Dass nämlich das Stockholmer Komitee den Literaturnobelpreis ex aequo an Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch verleihen wollte. Das ging tatsächlich herum. Und ich sage Ihnen auch, warum es dann nicht passierte. Weil nämlich Max Frisch nicht wollte. Nicht zusammen mit Dürrenmatt. Gottfried Honecker. Und das beweist, dass Grass ein Mann mit großem Talent, aber leider ohne Benehmen ist. Sehen Sie, das ist das Problem. Ja. Dichter beschimpfen Dichter. Von Max Gold, Petro Lenz und Jörg Drews. Es sprachen Uli Jäggi, Christian Heller, Barbara Falter, Yvonne Janssen und Sandra Werner. Die Regie hatte Fritz Zaug. Eine Produktion des DRS aus dem Jahre 2011.